Zur Beileidbekundung schickte Marschall Kim Jong-un am 5. Mai an den Katafalk vom verstorbenen Professor Dr. Choi Dong-jun, Wissenschaftler des Volkes, Kandidat der Akademie der Wissenschaften und Forscher an der Kim Il-sung Universität, einen Kranz.